Wer ein Android-Smartphone oder Tablet besitzt, der hat zurzeit triftigen Grund zur Sorge. Schon letzte Woche hatten wir ja die Stagefright-Sicherheitslücke gemeldet. Sie nutzte einen Fehler in einer Standard-Software-Bibliothek des mobilen Betriebssystems, die für Videos zuständig ist. Und dummerweise lässt sich die Lücke extrem einfach und zielgenau für einen Angriff nutzen, mit dem ein Android-Handy zur mobilen Abhörwanze wird. Eine simple MMS reicht dazu aus, ohne jedes Zutun des Anwenders und im Zweifelsfall sogar ohne die Chance für ihn, die Infektion überhaupt zu bemerken. Doch der extrem gefährliche Stagefright-Bug, der scheint auch heilsame Wirkung für Android zu entfalten, wie Michael Gessert berichtet. Applaus für Joshua Drake, den Entdecker der Stagefright-Sicherheitslücke auf der Black Hat-Konferenz in Las Vegas. Der Android-Experte demonstrierte gleich 11 Infektionswege, wie sich der Bug in der Videosoftware-Bibliothek ausnutzen lässt. Beim Besuchen einer verseuchten Website zum Beispiel per Bluetooth oder beim Visitenkartenaustausch per Nahfunkstandard NFC. Aber ganz klar, der Angriffsvektor, der Stagefright so gefährlich macht, das ist der über eine simple MMS. Die Deutsche Telekom stellt die Multimedia-Nachrichten daher seit Dienstag schlicht nicht mehr ungefragt zu. Stattdessen werden die Kunden per SMS benachrichtigt und können dann entscheiden, ob sie dem Absender vertrauen. Aber auch dann ist Vorsicht geboten. Schließlich könnte auch der Videoclip vom besten Freund verseucht sein, warnt Thomas Czersich, Leiter IT-Sicherheit der Telekom. Man kann mit dieser Angriffsart auch so einen MMS-Wurm generieren, der sich dann selbsttätig von einem Endgerät zum anderen verbreiten würde. Das hätte dann eben zur Konsequenz, dass ohne es zu wissen ein Benutzer mit einem infizierten Gerät wieder andere infizieren würde. All das hat uns in Summe dazu bewegt, diesen MMS-Empfang umzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir möglicherweise eben dann auch Software-Updates für die Geräte zur Verfügung haben, um dann wieder in den Normalmodus wechseln zu können. Die Hersteller von Smartphones und Tablets mit Android sind also am Zug. Im Fall von Stagefright macht deren bisherige Strategie, für Sicherheitslücken keine Patches zu liefern, sondern sie erst mit dem nächsten Android-Release zu stopfen, eine ausgesprochen schlechte Figur. Damit hinken sie nämlich meist gewaltig hinterher. Im Durchschnitt 10 Monate, Spitzenreiter liefern allerdings schon nach 7 Monaten, so das Ergebnis einer aktuellen Marktübersicht im Computermagazin CT. Dass es für viele ältere Geräte überhaupt keine Updates mehr gibt und so Sicherheitslücken einfach ungestopft bleiben, ist für die meisten Hersteller eine nüchterne Kosten-Nutzen-Abwägung. Ein aus Kundensicht eigentlich unhaltbarer Zustand, kritisiert Florian Glatzner von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Es gibt da auch Gerichtsurteile aus der Vergangenheit, die eben sagen, dass dieses Gewährleistungsrecht bei Softwarelücken nicht zählt. Nichtsdestotrotz sollten die Hersteller möglicherweise auch über eine Gesetzesänderung in die Pflicht genommen werden, dafür Updates zu sorgen. Google, von Stagefright-Entdecker Joshua Drake schon im April vorab informiert, versucht einerseits abzuwiegeln. Ein Großteil der neueren Geräte sei ohnehin nicht übermäßig gefährdet, argumentiert der Android-Security-Chef Adrian Ludwig. Auf der Black Hat-Konferenz verkündete Ludwig dann aber trotzdem einen radikalen Strategiewechsel. Wie bei PC-Betriebssystemen üblich, soll es jetzt auch für Android regelmäßige Patch-Days, Reparaturtage und schnelle Bugfixes geben. Und zwar möglichst auch bei allen Geräteherstellern. Und die Stagefright-Lücke soll in einer Sonderaktion für möglichst viele Endgeräte gestoppt werden. Das größte Software-Update, das die Welt jemals gesehen hat, so Ludwig. Wann und ob der Patch aber tatsächlich auch auf älteren Smartphones ankommt, das ist die Frage. Bis dahin bleibt Anwendern als erste Hilfemaßnahme nur, in den Geräteeinstellungen die Funktionen Hangouts-Messages und MMS automatisch abrufen, sofort zu deaktivieren. Für technisch versierte User ist der Umstieg auf eine herstellerunabhängige und stets aktuelle Android-Version eine empfehlenswerte Lösung, meint Florian Glatzner von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Allerdings müssen Sie Ihre Geräte dafür routen, also sich administrativen Zugriff auf das Gerät verschaffen. Und dann kann es sein, dass ich ein Gerät kaufe. Es ist mit einem älteren Betriebssystem ausgestattet. Ich möchte ein neues aufspielen. Und dann geht das Gerät aus einem ganz anderen Grund kaputt und mir wird die Gewährleistung versagt. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo der Gesetzgeber für Klarstellung sorgen könnte. Der Stagefright-Bug und die Folgen darüber berichtete Michael Gessert.